Am 30. Oktober 1970, kurz nach 2 Uhr früh, läutete in einem kleinen Haus, etwa 150 Meilen südlich von Cleves Mills, das Telefon in der unteren Diele. Herb Smith setzte sich im Bett auf. Er war noch halb im Schlaf, an der Schwelle zwischen Traum und Wachsein, benommen und verwirrt. Varas Stimme neben ihm, vom Kissen gedämpft. »Telefon?« »Ja, ja«, sagte Herb und schwang sich aus dem Bett. Er war ein großer, breitschultriger Mann, Ende 40. Sein Haarwuchs wurde schon recht spärlich. Im Moment war er mit einer blauen Pyjamahose bekleidet. Er ging auf den oberen Flur hinaus und schaltete das Licht ein. Unten schrillte unablässig das Telefon. Er begab sich nach unten in den Erker, den Vera die Telefonnische nannte. Sie bestand aus dem Telefon und einem merkwürdigen kleinen Stuhl- und Tischset, das Vera vor etwa 3 Jahren von Greenstamps bekommen hatte. Herb hatte sich von Anfang an geweigert, es mit seinen 240 Pfund Lebendgewicht zu belasten. Wenn er telefonierte, tat er das stehend. Die Schublade des Tisches war voll von Upper Rooms, Reader's Digests und Fate-Magazinen. Herb griff nach dem Telefon, dann ließ er es noch einmal klingeln. Ein Telefonanruf mitten in der Nacht konnte dreierlei bedeuten. Ein guter Freund war völlig gehirnalbern geworden und dachte sich, dass man sich freuen würde, wenn er sich wieder mal am Telefon meldete, und sei es auch nur um 2 Uhr morgens. Falsch verbunden, schlechte Nachrichten. Herb hoffte, dass es sich um die mittlere Möglichkeit handelte und hob den Hörer ab. »Hallo?« Eine forsche, männliche Stimme sagte, »Ist dort die Wohnung von Herbert Smith?« »Ja.« »Mit wem spreche ich bitte?« »Ich bin Herb Smith. Was, würden Sie einen Augenblick dranbleiben?« »Ja, aber wer...« »Zu spät.« Er vernahm ein leises Klicken, als hätte der Teilnehmer am anderen Ende einen Schuh fallen lassen. Er musste dranbleiben. Es gab viele Dinge, die ihm am Telefon missfielen. Schlechte Verbindungen, jugendliche Scherzbolde, die wissen wollten, ob man Prinz Albert in Dosen hatte, Frauen von der Vermittlung, die sich wie Computer anhörten, und Lackaffen, die einem Zeitschriftenabos andrehen wollten. Aber am meisten missfiel es ihm, wenn er dranbleiben musste. Es gehörte zu den heimtückischen Dingen, welche sich im Verlauf der letzten 10 Jahre oder so fast unbemerkt ins tägliche Leben eingeschlichen hatten. Früher einmal hätte jemand am anderen Ende einfach gesagt, »Augenblick mal bitte« und den Hörer weggelegt. Damals hätte man immerhin noch ferne Gespräche hören können, einen bellenden Hund, ein Radio, ein weinendes Baby. Dranbleiben zu müssen, war eine völlig andere Situation. Die Leitung war auf eine dunkle, aalglatte Weise leer. Man war nirgendwo. Warum sagten Sie nicht einfach, bleiben Sie bitte am Apparat, während ich Sie kurze Zeit lebendig begrabe? Er bemerkte, dass er ein wenig Angst hatte. Herbert? Er drehte sich um und hielt den Telefonhörer ans Ohr gedrückt. Vera stand, mit ihrem verschossenen braunen Bademantel bekleidet, auf dem oberen Treppenpodest. Sie hatte Lockenwickler im Haar, irgendeine Creme oder Paste war auf ihren Wangen und auf der Stirn zu einer Kruste eingetrocknet. »Wer ist es denn?« »Weiß ich noch nicht«, antwortete er. »Ich soll dranbleiben.« »Dranbleiben? 2:15 Uhr morgens?« »Ja.« »Es ist doch nicht wegen Johnny, oder? Johnny ist doch nichts zugestoßen?« »Ich weiß es nicht«, sagte er und bemühte sich, seine Stimme nicht anschwellen zu lassen. Jemand ruft einen um 2 Uhr morgens an und lässt einen dranbleiben, und man beginnt unwillkürlich, seine Verwandten aufzulisten und ihren Gesundheitszustand zu überdenken. Man macht Listen aller alten Tanten. Man denkt an die Unpässlichkeiten der Großeltern, sofern man noch welche hat. Man fragt sich, ob der Ticker eines Freundes gerade aufgehört hat zu ticken. Und man versucht, nicht daran zu denken, dass man einen Sohn hat, den man sehr liebt. Oder daran, dass solche Anrufe fast unweigerlich um 2 Uhr morgens erfolgen. Oder daran, wie die eigenen Waden plötzlich kalt und verkrampft vor Angst werden. Vera hatte die Augen geschlossen und die Hände vor ihrem kleinen Busen gefaltet. Herb versuchte, seine Gereiztheit zu beherrschen. Er zwang sich dazu, nicht zu sagen, »Vera, in der Bibel steht ziemlich deutlich, dass man solche Sachen für sich in seiner Kammer machen soll.« Das hätte ihm nur Vera Smiths liebreizendes Lächeln für ungläubige und zur Hölle verdammte Ehemänner eingebracht. Um 2 Uhr morgens und zum Dranbleiben verdammt, glaubte er nicht, dass er dieses spezielle Lächeln jetzt ertragen konnte. Das Telefon klickte erneut und eine andere Männerstimme, eine ältere, sagte, »Hallo, Mr. Smith?« »Ja, wer ist denn da?« »Entschuldigen Sie, dass ich Sie warten ließ, Sir. Sergeant Max von der State Police in Orono.« »Handelt es sich um meinen Jungen? Ist etwas mit meinem Jungen?« Er hatte sich unbewusst auf das Telefonbänkchen sinken lassen, er fühlte sich schwach. Sergeant Max sagte, »Haben Sie einen Sohn namens John Smith? Ohne zweiten Vornamen? Ist alles in Ordnung mit ihm? Ist er okay?« Schritte auf der Treppe. Vera stand neben ihm. Einen Moment war sie ganz ruhig, dann schnappte sie wie eine Tigerin nach dem Telefonhörer. »Was ist los? Was ist meinem Johnny zugestoßen?« Herb riss ihr den Hörer wieder aus der Hand und brach ihr dabei einen Fingernagel ab. Er sah sie an und sagte barsch, »Das erledige ich.« Sie stand da, die blassblauen Augen weit aufgerissen, eine Hand vor den Mund geschlagen. »Mr. Smith, sind Sie noch da?« Worte, die von Novocain betäubt zu sein schienen, kamen aus seinem Mund. »Ich habe einen Sohn namens John Smith, ohne zweiten Vornamen. Er lebt in Cleves Mills, er unterrichtet an der dortigen Highschool.« »Er hatte einen Autounfall, Mr. Smith. Sein Zustand ist außerordentlich ernst. Tut mir leid, dass ich Ihnen diese Nachricht übermitteln muss.« Die Stimme Max klang moduliert und formell. »Oh mein Gott«, sagte Herb, seine Gedanken kreisten durcheinander. Früher, als er in der Army war, hatte einmal ein großer, boshafter, blonder Südstaatenjunge hinter einer Bar in Atlanta die Scheiße aus ihm herausgeprügelt. Herb hatte sich damals so wie jetzt gefühlt, unmännlich, all seine Gedanken zu einem sinnlosen, verwaschenen Wirbel geschlagen. »Oh mein Gott«, wiederholte er. »Ist er tot?« fragte Vera. »Ist er tot? Ist Johnny tot?« Herb legte eine Hand über die Sprechmuschel. »Nein«, sagte er, »nicht tot.« »Nicht tot! Nicht tot!« rief sie und ließ sich deutlich hörbar in der Telefonnische auf die Knie fallen. »Oh Gott, wir danken dir von ganzem Herzen und flehen dich an, dass du deine Barmherzigkeit und Güte über unseren Jungen walten lässt und ihn mit deiner schützenden Hand behütest. Das bitten wir im Namen deines eingeborenen Sohnes Jesus.« »Und Vera, halt den Mund!« Einen Augenblick schwiegen alle drei, als betrachteten sie die Welt und ihre gar nicht so amüsanten Geschicke. Herb, die massige Gestalt auf die Bank in der kleinen Telefonnische gezwängt, die Knie unter dem Tischchen, ein Bukett Plastikblumen dicht vor der Nase, Vera, die auf dem Heizungsgitter in der Diele kniete, der unsichtbare Sergeant Max, der als fremder Zuhörer Zeuge dieser schwarzen Komödie war. »Mr. Smith?« »Ja, ich... Entschuldigen Sie das Durcheinander.« »Durchaus verständlich«, sagte Max. »Mein Junge, Johnny, hat er diesen Volkswagen gefahren?« tödliche Fallen, diese kleinen Käfer sind tödliche Fallen«, stammelte Vera. Tränen strömten ihr übers Gesicht und rannen über die glatte, harte Oberfläche ihrer Gesichtsmaske wie Regen über Chrom. »Er war in einem Yellowcab-Taxi aus Bangor und Orono«, sagte Max. »Ich werde Ihnen den Sachverhalt erklären, soweit er mir bisher bekannt ist. 3 Fahrzeuge waren in diesen Unfall verwickelt. 2 von ihnen wurden von Jugendlichen aus Cleves Mills gefahren. Sie kamen auf der Route 6 über Carson's Hill nach Osten. Ihr Sohn saß im Taxi, das nach Westen fuhr, nach Cleves. Das Taxi und der Wagen auf der falschen Straßenseite prallten frontal zusammen. Der Taxifahrer und der Junge, der den anderen Wagen gefahren hatte, wurden getötet. Ihr Sohn und ein Fahrgast aus dem anderen Wagen sind im Eastern Main Mat. Wie ich hörte, soll beider Zustand kritisch sein.« »Kritisch«, sagte Herb. »Kritisch. Idiotisch«, stöhnte Vera. »Heiliger Himmel, wir hören uns wie in einem dieser ausgeflippten Stücke an, wie sie am Broadway gespielt werden«, dachte Herb. Veras Benehmen war ihm peinlich, ebenso die Tatsache, dass Sergeant Max sie sicher wie einen verrückten griechischen Chor im Hintergrund hören konnte. Er fragte sich, wie vieler solcher Szenen Sergeant Max im Laufe seines Berufslebens schon Zeuge geworden war. Einer ganzen Menge, überlegte er. Möglicherweise hatte er schon die Frau des Taxifahrers und die Mutter des toten Jungen angerufen, um ihnen die Nachricht mitzuteilen. Wie hatten sie reagiert und was spielte es überhaupt für eine Rolle? War es nicht Veras Recht, um ihren Sohn zu weinen? Und warum musste jemand zu einem solchen Zeitpunkt so verrückte Gedanken haben? »Eastern Main«, sagte Herb. Er notierte den Namen auf dem Block. Das Emblem auf dem Block zeigte einen lächelnden Telefonapparat. Die Telefonschnur bildete den Schriftzug »Phone Pal«. »Was hat er für Verletzung?« »Verzeihung, Mr. Smith. Wo hat es ihn erwischt? Kopf, Bauch? Was, Verbrennung?« Vera kreischte. »Vera, kannst du nicht den Mund halten?« »Sie werden sich im Krankenhaus danach erkundigen müssen, Mr. Smith«, sagte Max zurückhaltend. »Ich bekomme erst in ein paar Stunden eine vollständige Meldung.« »Ja, schon gut, schon gut.« »Tut mir wirklich leid, Mr. Smith, dass ich Sie mitten in der Nacht mit einer so schlechten Nachricht stören musste.« »Schlecht ist sie allerdings«, sagte er. »Ich muss das Krankenhaus anrufen, Sergeant Max. Wiederhören.« »Gute Nacht, Mr. Smith.« Herb legte den Hörer auf und starrte stupide den Apparat an. »So also passiert das«, dachte er. »Was sagt man dazu?« »Johnny.« Vera schrie erneut laut auf, und er sah erschrocken, dass seine Frau sich mit beiden Händen die Haare samt Lockenwicklern zu raufen begann. »Ein Gottesgericht! Eine Heimsuchung für die Art, wie wir leben, in Sünde! Herb, du musst jetzt neben mir niederknien und...« »Ich muss im Krankenhaus anrufen, Vera, und das möchte ich nicht auf den Knien machen.« »Wir werden für ihn beten, versprechen uns zu bessern. Wenn du nur öfter mit mir zur Kirche gehen würdest, vielleicht sind es deine Zigarren oder weil du nach der Arbeit mit den anderen Männern immer Bier trinkst, fluchst, den Namen Gottes auf profane Weise gebrauchst. Ein Gottesgericht, eine Strafe des Herrn!« Er nahm ihren Kopf zwischen die Hände, um sie daran zu hindern, ihn wie wild hin und her zu werfen. Die eingetrocknete Nachtcreme fühlte sich unangenehm an, aber er nahm die Hände nicht weg. Er hatte Mitleid mit ihr. Die letzten 10 Jahre hatte sich Vera in einer Grauzone zwischen ihrer Hingabe an den Baptistenglauben und, wie Herb dachte, gelindem religiösem Wahnsinn bewegt. 5 Jahre nach Johnnys Geburt hatten die Ärzte mehrere gutartige Tumore in Uterus und Gebärmutterhals gefunden. Nach ihrer Entfernung hatte Vera kein Kind mehr bekommen können. 5 Jahre später hatten weitere Tumore eine Totaloperation notwendig gemacht. Damals hatte es erst richtig bei ihr angefangen, dieses tief religiöse Gefühl, das so seltsam mit anderen Glaubensrichtungen gepaart war. Sie las eifrig Pamphlete über Atlantis, Raumschiffe vom Himmel und Rassen reiner Christen, die tief im Erdinneren hausen sollten. Das Fate-Magazin las sie beinahe so häufig wie die Bibel. Oft benutzte sie das eine, um das andere zu deuten. »Vera«, sagte er. »Wir sollten es tun«, flüsterte sie und sah ihn dabei flehentlich an. »Wir führen ein besseres Leben. Dann wird unser Junge am Leben bleiben. Du wirst sehen. Du wirst...« »Vera«. Sie verstummte und sah ihn an. »Lass uns im Krankenhaus anrufen und fragen, wie schlimm es wirklich steht«, sagte er sanft. »Also gut, ja.« »Kannst du dich dort auf die Treppe setzen und dich ganz still verhalten?« »Ich möchte beten«, sagte sie kindlich. »Daran kannst du mich nicht hindern.« »Das will ich auch nicht, solange du still betest.« »Ja, still. In Ordnung, Herb.« Sie ging zur Treppe und setzte sich und zog den Bademantel zusammen. Sie faltete die Hände und ihre Lippen begannen sich zu bewegen. Herb rief das Krankenhaus an. Zwei Stunden später fuhren sie über die nahezu verlassene Main Turnpike nach Norden. Herb saß hinter dem Steuer des 66er Ford Kombis. Vera saß kerzengerade auf dem Beifahrersitz. Sie hatte ihre Bibel im Schoß liegen. Das Telefon weckte Sarah um 8:45. Sie nahm ab, aber die Hälfte ihres Verstandes lag noch schlafend im Bett. Ihr Rücken schmerzte von den heftigen Brechreizanfällen der letzten Nacht und die Bauchmuskeln waren verkrampft, aber sonst ging es ihr schon viel besser. Sie nahm den Hörer und war überzeugt, dass es Johnny war. »Hallo?« »Hi, Sarah.« Es war nicht Johnny, es war Anne Strafford von der Schule. Anne war ein Jahr älter als Sarah und bereits das zweite Jahr in Cleves Mills. Sie unterrichtete Spanisch. Sie war ein quirliges, temperamentvolles Mädchen und Sarah konnte sie sehr gut leiden. Aber heute Morgen hörte sie sich gedämpft an. »Ah, wie geht's dir, Annie? Es ist nur vorübergehend, Johnny wird's dir wahrscheinlich gesagt haben. Verdorbene Hotdogs auf dem Rummelplatz, nehme ich an. Oh mein Gott, du weißt es nicht, du weißt es...« Die Worte gingen in seltsam schluchzende Laute über. Sarah hörte stirnrunzelnd zu. Ihre anfängliche Verwunderung verwandelte sich in tödliche Besorgnis, als sie hörte, dass Anne weinte. »Anne? Was ist los? Es ist doch nichts mit Johnny, oder? Nicht? Es hat einen Unfall gegeben«, sagte Anne. Sie schluchzte nun ganz offen. »Er saß in einem Taxi, ein Frontalzusammenstoß. Der Fahrer des anderen Wagens war Brad Freneau. Ich hatte ihn in Spanisch 2. Er ist gestorben. Seine Freundin ist heute früh gestorben, Mary Thibault. Sie war in einer von Johnnys Klassen, wie ich hörte. Es ist entsetzlich, einfach Johnny!« schrie Sarah in den Hörer. Ihr wurde sofort wieder übel. Ihre Hände und Füße waren plötzlich so kalt wie 4 Grabsteine. »Was ist mit Johnny?« »Sein Zustand ist kritisch, Sarah. Dave Pelson hat heute früh im Krankenhaus angerufen. Man rechnet nicht damit. Nun, es ist sehr schlimm.« Die Welt wurde grau. Anne redete zwar immer noch, aber die Worte waren fern und weit, wie E. Cummings es von dem Ballonfahrer geschrieben hatte. Alle möglichen Visionen purzelten wie wild durcheinander, aber keine von ihnen ergab einen rechten Sinn. Das Riesenrad, das Spiegellabyrinth, Johnnys Augen, violett, beinahe schwarz, sein liebes, vertrautes Gesicht im harten Licht der nackten Glühbirnen, die an elektrischen Leitungen aufgereiht waren. »Nicht Johnny«, sagte sie fern und weit, fern und weit. »Du irrst dich. Ihm ging es noch prima, als er von hier wegging.« Annes Stimme antwortete wie aus der Pistole geschossen, ihre Stimme klang so schockiert und ungläubig, so vor den Kopf gestoßen, dass so etwas jemandem ihres Alters zustoßen konnte, jemandem, der jung und vital war. »Sie haben Dave gesagt, er wird nie mehr aufwachen, auch dann nicht, wenn er die Operation überlebt. Sie müssen operieren, denn sein Kopf wurde...« Wollte sie zerschmettert sagen? Wollte sie sagen, dass Johnnys Kopf zerschmettert worden war? Da wurde Sarah ohnmächtig. Möglicherweise, um das letzte, nicht wieder aus der Welt zu schaffende Wort nicht zu hören, das letzte Grauen. Der Telefonhörer entglitt ihren Fingern und sie kippte heftig in eine graue Welt. Und dann fiel sie, und der Hörer schwang wie ein alarmendes Pendel hin und her, und Anne Straffords Stimme klang daraus hervor. »Sarah? Sarah? Sarah!« Als Sarah im Eastern Maine Medical ankam, war's 12:15. Die Schwester an der Rezeption sah in ihr weißes, fassungsloses Gesicht und versuchte, ihre Fähigkeit abzuschätzen, noch weitere Wahrheiten verkraften zu können. Dann sagte sie ihr, dass John Smith immer noch im OP war. Sie fügte hinzu, dass Johnnys Eltern sich im Wartezimmer aufhielten. »Danke«, sagte Sarah. Sie ging nach rechts statt nach links, stand plötzlich vor einer Wand von Medizinschränken und musste zurück. Das Wartezimmer war in hellen, bunten Farben gestrichen, die ihre Augen blendeten. Ein paar Leute saßen herum und starrten in zerlesene Zeitschriften oder einfach ins Leere. Eine grauhaarige Frau kam aus einem Fahrstuhl, gab ihren Besucherausweis einer Freundin und setzte sich. Die Freundin ging mit ihren Stöckelschuhen klackend davon. Der Rest blieb weiter sitzen und wartete auf eine Gelegenheit, einen Vater zu besuchen, der Gallensteine herausoperiert bekommen hatte, eine Mutter, die, es war noch keine 3 Tage her, einen Knoten in der Brust entdeckt hatte, einen Freund, dem vor 3 Tagen beim Joggen ein unsichtbarer Vorschlaghammer in die Brust geschlagen hatte. Die Gesichter der Besucher waren sorgfältig zu gefassten Masken modelliert. Ihren Kummer hatten sie unter die Gesichter gefegt wie Schmutz unter einen Teppich. Sarah nahm erneut die lauernde Unwirklichkeit wahr. Irgendwo läutete leise eine Glocke. Kreppsohlen quietschten. Ihm ging es prima, als er von ihr wegging. Es war unmöglich zu glauben, dass er in einem dieser Backsteintürme lag und damit beschäftigt war, zu sterben. Sie erkannte Mr. und Mrs. Smith sofort. Sie suchte nach den Vornamen, aber sie fielen ihr nicht ein. Sie saßen ziemlich weit hinten im Raum nebeneinander, aber anders als die anderen hier hatten sie noch keine Zeit gehabt, mit dem plötzlichen Eingriff in ihr Leben fertig zu werden. Johnnys Mutter hatte den Mantel hinter sich über die Stuhllehne gehängt und hielt ihre Bibel fest in den Händen. Ihre Lippen bewegten sich beim Lesen, und Sarah erinnerte sich an Johnnys Worte, dass seine Mutter eine sehr religiöse Frau war, vielleicht sogar zu religiös, irgendwo zwischen Heiligenkomplex und irrem Fanatismus, hatte er einmal zu ihr gesagt. »Mr. Smith?« »Herb«, fiel ihr plötzlich wieder ein, »sein Name lautet Herb«, hatte ein Magazin auf den Knien liegen, aber er sah nicht hinein. Er sah zum Fenster hinaus, wo der Herbst Neuenglands sich seinen Weg in den November und den darauf folgenden Winter bahnte. Sie ging zu ihnen. »Mr. und Mrs. Smith?« Sie sahen zu ihr auf, ihre Gesichter zeigten einen verkrampften Ausdruck, als erwarteten die Eltern den gefürchteten, vernichtenden Schlag. Mrs. Smith umklammerte ihre Bibel, wo das Buch Hiob aufgeschlagen war, so fest mit beiden Händen, dass die Fingerknöchel weiß hervortraten. Die junge Frau vor ihnen war nicht weiß gekleidet wie Schwestern und Ärzte, aber darauf kam es nicht an. Sie erwarteten den letzten, vernichtenden Schlag. »Ja, wir sind die Smiths«, sagte Herb ruhig. »Ich bin Sarah Bracknell. Johnny und ich sind gute Freunde. Wir gehen miteinander, könnte man sagen. Darf ich mich setzen?« »Johnnys Freundin?« fragte Mrs. Smith in scharfem, beinahe anklagendem Tonfall. Einige der anderen blickten flüchtig herüber und wandten sich sofort wieder ihren zerlesenen Zeitschriften zu. »Ja«, sagte sie, »Johnnys Mädchen.« »Er hat uns nie geschrieben, dass er eine Freundin hat«, sagte Mrs. Smith im gleichen scharfen Tonfall. »Nein, das hat er nicht.« »Psst, Vera«, sagte Herb. »Setzen Sie sich, Miss Bracknell, nicht wahr?« »Sarah«, sagte sie dankbar und nahm auf einem Stuhl Platz. »Nein, das hat er nicht«, sagte Mrs. Smith scharf. »Mein Junge hat Gott geliebt. Aber vielleicht ist er in letzter Zeit ein bisschen davon abgewichen. Das Strafgericht des Herrn kommt plötzlich, wissen Sie? Das macht Abtrünnigkeit so gefährlich. Man kennt weder Tag noch Stunde.« »Psst«, sagte Herb. Wieder sahen die Leute herüber. Er warf seiner Frau einen strengen Blick zu. Sie starrte einen Moment trotzig zurück, aber sein Blick war unerbittlich. Vera schlug die Augen nieder. Sie hatte die Bibel zwar zugeklappt, aber ihre Finger blätterten unablässig darin, als sehnten sie sich nach dem kolossalen Schicksalsschlag Derby von Hiobs Leben, der so viel Unglück gehabt hatte, dass ihr eigenes und das ihres Sohnes davon in eine bittere Perspektive gerückt wurde. »Ich war gestern Abend mit ihm zusammen«, sagte Sarah, und sofort blickte die Frau wieder vorwurfsvoll auf. In diesem Augenblick fiel Sarah die biblische Bedeutung des Ausdrucks »mit jemandem zusammen sein« ein, und sie errötete. Es war, als könnte die Frau ihre Gedanken lesen. Wir waren auf dem County-Rummelplatz. An Orten des Bösen und der Sünde, sagte Vera Smith deutlich. Ich sage es dir zum allerletzten Mal, Vera. Sei still, sagte Herb grimmig und legte eine Hand fest auf die seiner Frau. Es ist mein Ernst. Sie scheint ein nettes Mädchen zu sein, und ich möchte nicht, dass du auf ihr herumhackst. Kapiert? Sündige Orte, wiederholte Vera stur. Wirst du jetzt still sein? Lass mich los, ich möchte in meiner Bibel lesen. Er ließ sie los. Sarah fühlte sich verlegen und verwirrt. Vera schlug die Bibel auf und begann wieder darin zu lesen. Ihre Lippen bewegten sich. Vera ist sehr aufgeregt, sagte Herb. Wir sind beide aufgeregt. Sie auch, wie ich sehe. Ja. Haben Sie und Johnny sich gestern Abend gut amüsiert? Fragte er. Auf dem Rummelplatz? Ja, sagte sie. Wahrheit und Lüge dieses einfachen Worts wirbelten in ihrem Verstand durcheinander. Ja, bis... Nun, ich hatte einen verdorbenen Hotdog gegessen oder so. Wir hatten meinen Wagen benutzt und Johnny fuhr mich zu meiner Wohnung in Wheezy. Ich hatte mir sehr den Magen verdorben. Er rief ein Taxi. Er wollte mich heute in der Schule krank melden. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Sie drohte in Tränen auszubrechen, aber sie wollte nicht vor allen Leuten weinen, besonders nicht vor Vera Smith, aber sie konnte es nicht verhindern. Sie fummelte ein Kleenex aus der Handtasche und drückte es ans Gesicht. »Na, na, na«, sagte Herb und legte einen Arm um Sarah. »Na, na, na«. Sie weinte, und auf eine undeutliche Weise schien es ihr, als ging es ihm jetzt besser, da er jemanden zum Trösten hatte. Seine Frau hatte ihre eigene finstere Abart des Trostes im Buch Hiob gefunden, aber damit hatte er nichts zu tun. Ein paar Leute drehten sich herum und gafften, durch die Prismen ihrer Tränen schienen es eine Menge zu sein. Sie war sich verbittert darüber im Klaren, was sie dachten. Besser sie als ich. Besser die drei als ich oder meine Familie. Der Bursche muss im Sterben liegen. Der Bursche muss seinen Kopf zerschmettert haben, sonst würde sie nicht so weinen. Nur eine Frage der Zeit, bis irgendein Arzt herunterkommt, sie in sein Privatsprechzimmer führt und ihnen mitteilt. Irgendwie gelang es ihr, die Tränen zu ersticken und sich zusammenzunehmen. Mrs. Smith saß stocksteif da, als wäre sie unvermittelt aus einem Albtraum gerissen worden. Sie bemerkte weder Sarahs Tränen noch die Bemühungen ihres Mannes, sie zu trösten. Sie las ihre Bibel. »Bitte«, sagte Sarah. »Wie schlimm ist es? Können wir noch hoffen?« Bevor Herb antworten konnte, ergriff Vera das Wort. Ihre Stimme war ein trockener Bolzen beglaubigter Hoffnungslosigkeit. »In Gott ist immer Hoffnung, Miss!« Sarah sah das furchtsame Leuchten in Herbs Augen und dachte, er glaubt, dass es ihr den Verstand geraubt hat. Und das könnte sein. Ein langer Nachmittag dehnte sich zum Abend. Irgendwann nach 14 Uhr, als die Schule zu Ende war, kamen ein paar von Johnnys Schülern, die drillig Jacken und seltsame Hüte und verwaschene Jeans trugen. Sarah sah nicht viele von den jungen Leuten, die sie bei sich als Streber bezeichnete, aufstrebende Schüler mit Blick aufs College, sauber und ordentlich angezogen. Die meisten, die die Mühe eines Besuchs auf sich nahmen, waren die Freaks und die Langhaarigen. Ein paar kamen herüber und fragten Sarah mit leiser Stimme, was sie über Mr. Smiths Zustand wusste. Sie konnte nur den Kopf schütteln und sagen, dass sie nichts gehört hatte. Aber eines der Mädchen, Dawn Edwards, die sich in Johnny verknallt hatte, las das Ausmaß ihrer Angst in ihrem Gesicht ab. Sie brach in Tränen aus. Eine Schwester kam herüber und bat sie zu gehen. »Ich bin sicher, sie ist gleich wieder in Ordnung«, sagte Sarah. Sie hatte Dawn schützend den Arm um die Schultern gelegt. »Lassen Sie ihr nur eine oder zwei Minuten Zeit.« »Nein, ich möchte nicht hierbleiben«, sagte Dawn und lief so hastig hinaus, dass sie dabei einen der Hartplastikstühle umriss. Kurz darauf sah Sarah das Mädchen im kalten, späten Oktobersonnenschein draußen auf der Treppe sitzen, den Kopf auf die angewinkelten Knie gelegt. Vera Smith las immer noch in ihrer Bibel. Gegen 17 Uhr waren die meisten Schüler gegangen, Dawn war ebenfalls weg, Sarah hatte sie nicht gehen sehen. Gegen 19 Uhr kam ein junger Mann mit dem Schild Dr. Strawns am Aufschlag seines weißen Kittels ins Wartezimmer, sah sich um und kam auf sie zu. »Mr. und Mrs. Smith?« fragte er. Herb holte tief Luft. »Ja, das sind wir.« Vera klappte laut die Bibel zu. »Würden Sie bitte mitkommen?« »Das ist es«, dachte Sarah, »der Gang ins kleine Privatzimmer und dann die Nachricht. Was für eine Nachricht auch immer. Sie würde warten, und wenn sie zurückkam, würde Herb Smith ihr sagen, was sie wissen sollte. Er war ein freundlicher Mann.« »Haben Sie Nachrichten von meinem Sohn?« fragte Vera mit dieser klaren, deutlichen und beinahe hysterischen Stimme. »Ja.« Dr. Strawns sah Sarah an. »Gehören Sie zur Familie, Ma'am?« »Nein«, sagte Sarah, »ich bin eine Freundin.« »Eine sehr gute Freundin«, sagte Herb. Eine warme, kräftige Hand schloss sich um Sarahs Ellbogen, genauso wie sich eine andere um Veras Oberarm geschlossen hatte. Er half ihnen beiden auf die Beine. »Wenn es Ihnen nichts ausmacht, werden wir alle mitkommen.« »Ganz und gar nicht.« Er führte sie an den Fahrstühlen vorbei über einen Korridor zu einem Büro mit der Aufschrift »Konferenzraum« an der Tür. Er ließ sie eintreten und schaltete die Deckenbeleuchtung ein. Der Raum war mit einem langen Tisch und einem Dutzend Bürostühlen ausgestattet. Dr. Strawns machte die Tür zu, zündete sich eine Zigarette an und ließ das abgebrannte Zündholz in einen der vielen Aschenbecher auf dem Tisch fallen. »Es ist ein wenig schwierig«, sagte er wie zu sich selbst. »Dann sollten Sie's am besten rundheraus sagen«, sagte Vera. »Ja, das sollte ich.« Sie hatte kein Recht auf eine solche Frage, aber Sarah konnte nicht anders. »Ist er tot? Bitte sagen Sie nicht, dass er tot ist. Er liegt im Koma.« Strawns setzte sich hin und zog kräftig an seiner Zigarette. »Mr. Smith hat überaus schwere Kopfverletzungen und noch nicht zu übersehende Gehirnschädigungen davongetragen. Sie werden den Ausdruck subdurales Hämatom vielleicht schon von einem der anderen Ärzte gehört haben. Mr. Smith hat ein sehr ernstes subdurales Hämatom erlitten, das bedeutet Gehirnblutungen. Eine langwierige Operation war notwendig, um den Druck zu mildern und gleichzeitig Knochensplitter aus dem Gehirn zu entfernen.« Herb setzte sich schwerfällig hin, sein Gesicht wirkte fassungslos und teigig. Sarah sah die kräftigen, schwieligen Hände und erinnerte sich daran, dass Johnny ihr gesagt hatte, sein Vater sei Zimmermann. »Aber Gott hat ihn verschont«, sagte Vera. »Ich wusste, dass er es tun würde. Ich habe um ein Zeichen gebetet. Lobet Gott, den mächtigen Herrn, gepriesen sei sein Name.« »Vera«, sagte Herb, aber ohne Nachdruck. »Im Koma«, wiederholte Sarah. Sie wollte diese Information in einen emotionalen Rahmen einfügen, was ihr aber nicht gelang. Dass Johnny noch nicht tot war, dass er eine gefährliche und komplizierte Gehirnoperation überstanden hatte, das alles hätte ihre Hoffnung erneuern müssen, aber es war nicht so. Ihr gefiel der Ausdruck Koma nicht, er hatte einen bösen, unangenehmen Klang. War es nicht der lateinische Ausdruck für Schlaf des Todes? »Was hat er zu erwarten?«, fragte Herb. »Das kann im Moment noch niemand beantworten«, sagte Strawns. Er begann mit seiner Zigarette zu spielen und klopfte damit nervös auf dem Aschenbecher herum. Sarah hatte das Gefühl, dass er Herbs Frage buchstäblich beantwortete, während er die Frage, die Herb wirklich gestellt hatte, völlig vermied. »Er befindet sich selbstverständlich auf der Intensivstation.« »Aber Sie müssen doch etwas über seine Chancen wissen«, sagte Sarah. »Sie müssen wissen...« Sie machte eine hilflose Geste mit den Händen und ließ sie schlaff am Körper herabhängen. »Er kann innerhalb von 48 Stunden aus dem Koma erwachen, oder einer Woche, einem Monat. Vielleicht erwacht er aber auch nie wieder. Und es besteht eine große Wahrscheinlichkeit, dass er sterben wird. Ich muss Ihnen ganz offen sagen, dass dies am wahrscheinlichsten ist. Seine schweren Verletzungen. Gott will, dass er lebt«, sagte Vera. »Ich weiß es.« Herb hatte seinen Kopf zwischen den Händen vergraben, er rieb sich langsam über das Gesicht. Dr. Strawn sah Vera unbehaglich an. »Ich möchte nur, dass Sie auf jede Eventualität vorbereitet sind.« »Können Sie seine Chancen einschätzen, daraus zu erwachen?«, fragte Herb. Dr. Strawns zögerte und paffte nervös an seiner Zigarette. »Nein, das kann ich nicht«, sagte er schließlich. Die drei warteten noch eine Stunde, dann gingen sie. Es war dunkel, kalter und böiger Wind heulte über den großen Parkplatz. Sarahs langes Haar wehte hinter ihr her. Später, als sie nach Hause kam, stellte sie fest, dass sich ein trockenes, gelbes Eichenblatt darin verfangen hatte. Über ihnen durchpflügte der Mond den Himmel, ein kalter Segler der Nacht. Sarah drückte Herb einen Zettel in die Hand, ihre Adresse und Telefonnummer standen darauf. »Würden Sie mich anrufen, wenn Sie etwas hören? Irgendetwas?« »Ja, natürlich.« Er beugte sich plötzlich hinab und küsste sie auf die Wange, und Sarah hielt einen Augenblick seine Schultern in der heulenden Dunkelheit. »Tut mir leid, dass ich vorhin so schroff zu Ihnen war«, sagte Vera, und ihre Stimme klang überraschend sanft. »Ich war sehr aufgeregt.« »Natürlich waren Sie das«, sagte Sarah. »Ich dachte, dass mein Junge sterben könnte. Aber ich habe gebetet, ich habe mit Gott darüber gesprochen. Heißt es nicht, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid? Wir dürfen niemals den Mut verlieren, sondern müssen uns im Gebet an den Herrn wenden.« »Wir sollten jetzt gehen, Vera«, sagte Herb. »Wir sollten noch ein bisschen schlafen und abwarten, wie es morgen früh. Aber jetzt habe ich von meinem Gott gehört«, sagte Vera und blickte verträumt zum Mond hinauf. »Johnny wird nicht sterben. Es steht nicht in Gottes Plänen, dass Johnny sterben soll. Ich habe gelauscht und habe diese kleine, ruhige Stimme in meinem Herzen sprechen hören, und jetzt bin ich getröstet.« Herb öffnete die Autotür. »Komm jetzt, Vera.« Sie sah noch einmal zu Sarah und lächelte. In diesem Lächeln erkannte Sarah plötzlich Johnnys jungenhaftes, sorgloses Grinsen, aber gleichzeitig dachte sie, dass es das grässlichste Lächeln war, das sie jemals gesehen hatte. »Gott hat meinem Johnny sein Zeichen aufgedrückt«, sagte Vera. »Und ich frohlocke.« »Gute Nacht, Mrs. Smith«, sagte Sarah mit gefühllosen Lippen. »Gute Nacht, Sarah«, sagte Herb. Er stieg ein und ließ den Motor an. Der Wagen scherte aus dem Parkplatz aus und fuhr zur State Street, und Sarah wurde klar, dass sie gar nicht danach gefragt hatte, wo sie bleiben wollten. Sie dachte, dass sie es wahrscheinlich selbst noch nicht wussten. Sie wandte sich zu ihrem eigenen Auto, aber dann verharrte sie, weil sie den Fluss hinter dem Krankenhaus gesehen hatte, den Penobscot. Er floss wie dunkle Seide dahin, in seiner Mitte verweilte das Spiegelbild des Mondes. Sie war jetzt ganz allein auf dem Parkplatz und sie sah zum Himmel empor, sie betrachtete den Mond. »Gott hat meinem Johnny sein Zeichen aufgedrückt und ich frohlocke.« Der Mond hing über ihr wie ein kitschiges Karnevalsspielzeug, ein Glücksrad am Himmel, bei dem alle Zahlen zugunsten des Hauses lagen, ganz zu schweigen von den Hausnummern, Null und Doppelnull, Hausnummer, Hausnummer, alle bezahlen an das Haus, hehehe. Der Wind wehte und ließ die Blätter um ihre Beine rascheln. Sie ging zum Auto und nahm hinter dem Lenkrad Platz. Plötzlich war sie sicher, dass sie ihn verlieren würde. Entsetzen und Einsamkeit erwachten in ihr. Sie begann zu zittern. Schließlich ließ sie den Motor an und fuhr nach Hause. Während der folgenden Woche gab es viel Trost und gute Wünsche von der Schülerschaft in Cleves Mills. Herb Smith erzählte ihr später, dass Johnny mehr als 300 Karten bekommen hatte. Fast alle enthielten zurückhaltende, persönliche Grüße, die die Hoffnung ausdrückten, dass es Johnny bald wieder besser gehen möge. Vera beantwortete alle mit einem Dankschreiben und einem Bibelspruch. Sarahs Problem mit der Disziplin in ihren Klassen verschwand. Ihr anfänglicher Eindruck, dass die Schüler in einer Art stets wiederkehrenden Jury eines gewissen Schuldbewusstseins ein ungnädiges Urteil über sie verhängten, verkehrte sich genau ins Gegenteil. Allmählich wurde ihr klar, dass die Kinder sie als eine Art tragische Heldin betrachteten, das unglückliche Liebchen von Mr. Smith. Diesen Eindruck gewann sie während einer Freistunde im Lehrerzimmer am Mittwoch nach dem Unfall, und sie brach in plötzliches Gelächter aus, das von Schluchzen abgelöst wurde. Bevor es ihr gelungen war, sich zusammenzunehmen, hatte sie sich selbst einen gehörigen Schreck eingejagt. Ihre Nächte waren unruhig und wurden von wiederkehrenden Träumen von Johnny heimgesucht. Johnny mit der Halloween-Jekyll-und-Hyde-Maske. Johnny, der vor der Bude mit dem Glücksrad stand, während eine körperlose Stimme sang, »Mann, es war riesig, den Kerl bluten zu sehen!« Immer und immer wieder. Johnny sagte, »Schon recht, Sarah, alles wird gut.« Und er kam ins Zimmer, aber sein ganzer Kopf fehlte oberhalb der Augenbrauen. Herb und Vera Smith verbrachten die Woche im Bangerhaus und Sarah sah sie jeden Nachmittag im Krankenhaus, wo sie geduldig darauf warteten, dass etwas geschehen würde. Aber nichts geschah. Johnny lag in einem Zimmer auf der Intensivstation im vierten Stock, war an ein Life-Support-System angeschlossen und atmete mit Hilfe einer Maschine. Dr. Strawns verlor immer mehr die Hoffnung. Am Freitag nach dem Unfall rief Herb bei Sarah an und teilte ihr mit, dass er und Vera nach Hause gingen. »Sie will nicht«, sagte er, »aber ich habe sie zur Vernunft gebracht.« »Ist alles in Ordnung mit ihr?« fragte Sarah. Eine lange Pause, und Sarah befürchtete schon, mit ihrer Frage zu weit gegangen zu sein. Dann sagte Herb, »Ich weiß es nicht. Oder vielleicht weiß ich es und möchte nur nicht gerade heraus sagen, dass nicht alles in Ordnung ist. Sie hatte schon immer ausgeprägte religiöse Empfindungen, besonders nach ihrer Operation, der Totaloperation. Jetzt ist es schlimmer geworden. Sie spricht sehr viel über das Ende der Welt. Irgendwie bringt sie Johnnys Unfall mit dem jüngsten Gericht in Zusammenhang. Kurz vor dem Armageddon soll Gott alle Gläubigen leibhaftig in seinen Himmel aufnehmen.« Sarah dachte an einen Stoßstangenaufkleber, den sie einmal irgendwo gesehen hatte. »Wenn das jüngste Gericht heute ist, soll mir jemand eine Umleitung zeigen.« »Ja, ich kenne diese Weissagung«, sagte sie. »Nun«, fuhr Herb unbehaglich fort, »einige von diesen Leuten, mit denen sie korrespondiert, also, die glauben, dass Gott mit fliegenden Untertassen zu seinen Getreuen kommt. Das heißt, dass er sie mit fliegenden Untertassen in den Himmel holt. Diese Sekten behaupten, den Beweis dafür gefunden zu haben, dass der Himmel irgendwo draußen im Sternbild des Orion sein soll. Nein, fragen Sie mich nicht, wie Sie das bewiesen haben wollen. Vera könnte es Ihnen sagen. Es ist... Nun, für mich ist das alles ein bisschen schwer, Sarah.« »Natürlich, das muss es sein.« Herbs Stimme gewann an Festigkeit. »Aber sie kann immer noch unterscheiden, was real ist und was nicht. Sie braucht Zeit, um sich anzupassen. Daher habe ich ihr gesagt, dass sie zu Hause genauso gut darauf warten kann, was kommen wird. Er machte eine Pause, offenbar verlegen, dann räusperte er sich und fuhr fort. Ich muss zurück an die Arbeit. Ich habe Jobs. Ich habe Verträge unterschrieben. Klar, natürlich. Sie machte eine Pause. Wie steht's denn mit der Versicherung? Ich meine, das hier muss doch ein Vermögen kosten. Jetzt war sie an der Reihe, verlegen zu werden. »Ich habe mit Mr. Pelson gesprochen, Ihrem stellvertretenden Rektor in Cleves Mills«, sagte Herb. »Johnny hatte die Standardversicherung Blue Cross, aber nicht diese neue Major Medical. Aber die Blue Cross wird einen Teil der Kosten übernehmen, und Vera und ich haben unsere Ersparnisse.« Sarah wurde das Herz schwer. »Vera und ich haben unsere Ersparnisse.« Wie lange würde ein Sparbuch wohl die Kosten von $200 oder mehr pro Tag aushalten? Und letzten Endes, für welchen Zweck? Damit Johnny wie ein vernunftloses Tier dahin vegetieren konnte und hirnlos in einen Katheter pisste, während er seinen Dad und seine Mom in den Ruin trieb? Damit sein Zustand seine Mutter mit unrealistischer Hoffnung zum Wahnsinn treiben konnte? Sie spürte, wie ihr die Tränen übers Gesicht liefen, und zum ersten, aber nicht zum letzten Mal wünschte sie, dass Johnny sterben und Frieden finden würde. Dieser Gedanke flößte ihr zwar Entsetzen und Grauen ein, aber er ließ sich nicht vertreiben. »Ich wünsche Ihnen alles Beste«, sagte Sarah. »Das weiß ich, Sarah. Wir wünschen Ihnen auch das Beste. Werden Sie uns schreiben?« »Ganz bestimmt.« »Und wenn Sie können, besuchen Sie uns. Pownell ist nicht so weit weg.« Er zögerte. »Mir scheint, dass Johnny sich das richtige Mädchen ausgesucht hat. Es war ziemlich ernst, nicht wahr?« »Ja«, sagte Sarah. Sie weinte immer noch, und es war ihr nicht entgangen, dass er die Vergangenheitsform gebraucht hatte. »Das war's.« »Auf Wiedersehen, Kind.« »Auf Wiedersehen, Herb.« Sie legte den Telefonhörer einen Augenblick auf, dann hob sie ihn wieder ab, rief das Krankenhaus an und erkundigte sich nach Johnny. Keinerlei Veränderung in seinem Zustand, sie bedankte sich bei der Schwester der Intensivstation und wanderte ziellos in ihrem Apartment umher. Sie dachte daran, dass Gott eine Flotte fliegender Untertassen zur Erde schickte, um die Gläubigen zum Orion bringen zu lassen. Das ergab ebenso viel Sinn wie alles andere an einem Gott, der verrückt genug gewesen war, John Smiths Gehirn zu zerstören und ihn in ein Koma zu versetzen, das wahrscheinlich nie ein Ende nehmen würde, außer mit einem unerwarteten Tod. Sie musste noch Aufsätze von Schülern korrigieren. Sie machte sich eine Tasse Tee und setzte sich an ihren Schreibtisch. Wenn es einen Augenblick gab, an dem Sarah Bracknell die Geschicke ihres Lebens nach Johnny wieder selbst in die Hand nahm, dann war's dieser.